Die Runen erscheinen Wotan wie Klangzeichen, Buchstabenzahlen. Sie sind die äußere Form, die nun der Vril annimmt und die den Viras übergeben werden als Kampfwaffe im großen Krieg, den sie gegen den Demiurg Jehova innerhalb seines verdorbenen Universums führen. Sie übermitteln uns die erforderlichen und schematischen Kenntnisse der Wissenschaft der Wiederkehr, die Schlüssel, die die Türen öffnen. Nur sie können uns die Möglichkeit des Ausganges geben, des Sprunges im Sunya in die Leere der schwarzen Sonne jenseits dieser teuflischen Schöpfung. Deswegen können sie niemals vom Juden benutzt werden. Sie taugen nicht für ihn. Er wird nun versuchen, sie aus dem Gedächtnis und der Kenntnis der Arier zu verdrängen. Trotzdem hat er die Hag'al-Rune verfälscht und benutzt sie als Davidstern. Die Runenzeichen sind unter den magischen Alphabeten einzig. Mit ihren scharfen, symmetrischen Profilen ähneln sie nur dem Körper der hyperboreischen Divyas. Die runischen Übungen, das Runen-Yoga des Körpers, durchdringen seine Materie mit magischen Schwingungen. Wer seine Rune kennt, erhält die Macht der Auflösung und Wiedereinsetzung der Materie, des freiwilligen Todes und der Wiederauferstehung. Er wird seine Note in der höchsten Tonart schwingen lassen können und damit aus dem Kreis der Wiederkehren austreten können. Die Runenlaute wirken auf den inneren Körper, sogar im Larvenzustand des Astralkörpers, dort Kraftzentren schaffend, die ihm Festigkeit geben, ihn zum Leben erwecken. Die alten nordischen Weisen der Runen waren die Lauteren, eine Bezeichnung, die uns darauf hinweist, dass die Runen ursprünglich nur gesprochen wurden. Das älteste Musikinstrument der Germanen waren die Luren, wovon die Leier und die Laute abgeleitet sind. Aufgrund des magischen Gebrauches der Runen Wotans konnten die alten Germanen eine heute verlorene nervliche Verzweigung wiedergewinnen, die nur ein väterliches Erbe der weißen arischen Rasse ist. Dieses Nervenzentrum besitzen weder die schwarze noch die gelbe Rasse, auch nicht die misch- oder farbigen Rassen. Die zeitgenössische Physiologie hat anatomische Unterschiede zwischen den Rassen entdeckt, mit Veränderungen der Organe, doch es ist verboten, sie zu verbreiten. Wir werden die Tafel der ältesten Runen Wotans wiedergeben, genannt Futhark, eine Bezeichnung, die, wie wir sagten, aus der Verbindung der ersten sechs Runen der Reihe hervorging. Neben jedes Zeichen setzen wir den annähernd entsprechenden Buchstaben des lateinischen Alphabetes. Andere Runenreihen entstanden im Laufe der Jahrhunderte. Diese magischen Zeichen schrieb man anfangs nicht, man zeichnete sie nur in der Luft oder am Körper. Als der Mensch sich verwirklicht und begonnen hatte, sie auf der äußeren Erde wiederzugeben, tat er dies mit Andacht und nur an dem Baum, an welchen sie dem göttlichen Wotan zuerst erschienen waren. Danach am Stein, Baum und Stein. Sie werden in verschiedenen Richtungen gezeichnet, je nach einer besonderen Symbolik und einem besonderen Sinn, von oben nach unten, von links nach rechts und umgekehrt. Niemals wurden sie mit Eisen oder Bronze gestochen. Nur die Weisen durften dies tun, die Lauteren, Sänger der orphischen Kabbala, die runischen Barden Orpheus. Wie erwartet erschienen die ersten Runen am heiligen Baum der Germanen, demselben, an dem Wotan sie erhalten hatte. Doch kann es nicht die Eiche gewesen sein, sondern die Buche, woher die Bezeichnung des deutschen Wortes Buch herrührt. Die runischen Bücher sind Zweiglein der Buche, Buchenstäbe. Denn der Baum stellt die Säule des Menschen dar, die es gestattet, weiter hinauf, jenseits des Himmels zu steigen. Der Weltenbaum, Yggdrasil, der Baum des Schreckens, Schrecken ob des Geschehens durch die Teilung und Involution der vier Reiche der Materie, hat sich in den Menschenbaum verwandelt. Die 12 ersten arischen Stämme sind hier unten die Stämme, von denen der Demiurg Jehova seine 12 Stämme Israels abgeleitet, erfunden und verfälscht hat. Der Baum der Säule des arischen Menschen ist somit von den Energien eines anderen Universums, die durch das Fenster der Artemis-Venus eintreten, gebildet worden. Es ist die Irmansul. Die Runenserie Odins fasst den Vorfall zusammen mit der Zeichnung der Rune Yr, die als Wurzel des Wortes Irminsul erscheint. Yr, es ist die Todesrune, der Fall in den Abgrund, die Kreuzigung in dem demiurgischen Reich der Materie mit dem Kopf nach unten. Der Eintritt von Luzifer Wotan. Denn Yr, wir sahen es bereits, ist auch der Name des hyperboreischen Siddha, der Macht, der Kraft, Yr, er, Yr, Mann, Sul. Es folgt die Rune Mann, der Mensch. Nun auch mit nach oben ausgebreiteten Armen, nach der Wiederkehr und der Auferstehung trachtend, nachdem er sich in den mystischen Tod der Materie kreuzigte, in den vier Hölzern der vier materiellen Reiche. Es wäre somit der Arier, der Zweitgeborene, der Homus Terrenus, der dem Homus de Coelo Leben gibt, dem Sohn des Menschen. Sul ist die Rune Sonne und auch Sieg. Sie drückt sich in der Rune Hag'al aus, die schon ein Stern ist, die Rückkehr zum Stern Venus, die Wiedereingliederung von Wotan Luzifer, die Wiedergewinnung von Ella El Ella. Die Rune Yr des mystischen Todes und die Rune Mann, nun zusammen der wiedererstandene Mensch. Der wiedererschienene Gott Osiris mit seinem unsterblichen Körper aus roter Vraya, mit seinem Sahu.